Tja, auch das ist Dark Sam gewesen. Zweimal nach dem Dylan-Song. Zwei Songs also nach Love Minus Zero, No Limit. Der eine, der hieß All the Way to Nothing. Und der andere, den wir gerade eben gehört haben, der hieß I'll Take Care of You. All the Way to Nothing, I'll Take Care of You. Stilistisch sehr verwandt, produziert in Austin, Texas. Erschienen auf der LP, Hell of a Spell aus dem Jahr 1980. In San Antonio, in seinem Heimatort, erzählt Doug auf dem Cover, habe er die Radiolegende Joe Anthony getroffen, ein Radiomann, der früher in Rhythm and Blues gemacht hat. Und dieser Joe Anthony habe ihm dann gesagt, mach eine richtige San Antonio Blues Schallplatte wie in den alten Tagen, wie damals auf der East Side. Und das hat er dann mehr oder weniger auch gemacht, Hell of a Spell aus dem Jahr 1980. Ich lese Ihnen mal ein paar Plattentitel vor, die er gemacht hat ab 73 nach diesem Dylan-Album Doug Sam and Band. Eine hieß Texas Tornado. Das hatte mit den Texas Tornadoes noch nichts zu tun. Dann die nächste war Groover's Paradise. Dann Reunion of the Cosmic Brothers. Texas Rock for Country Rollers. Das ist auch ein wunderschöner Titel einer Schallplatte. Texas Rock for Country Rollers. Finally in Lights. Wanted Very Much Alive. Live at the Long Neck, dann Hell of a Spell, dann Border Wave, dann Still Growing, dann Quintessence, dann Live Texas Tornado, dann The West Side Sound Rolls Again, dann Midnight Sun. Das ist bis 1983 gewesen. Im Jahr 83 hatte er sogar drei Schallplatten gemacht. Er war also immer sehr, sehr arbeitsam, Doug Sam. Ab 83 tourte Sam mehrere Mal erfolgreich durch Nordeuropa und veröffentlichte weitere Schallplatten, natürlich einige auf dem skandinavischen Label Sonnet. Die Single Meet Me in Stockholm verkaufte sich in den nordischen Ländern besonders gut. Nach einem Autounfall dann kehrte Sam im Jahr 1985 in die USA zurück, gründete eine neue Band mit dem Folk-Gitarristen Amos Garrett. 1988 nahm er in Texas für das Label von Clifford Antone. Der hat auch einen Club, das Antones in Austin, Texas, nämlich erneut eine LP auf und tourte mit der Sängerin Angela Straley und dem Akkordeonspieler Flacuchi Nemes unter dem Namen Antones Texas Rhythm and Blues Review. Danach formte er zusammen mit Orgy Myers, Flaco Jimenez, Freddy Fender, mit bürgerlichem Namen Baldemar Huertas, Freddy Fender, ein Country-Sänger, der, naja, wann war das, wann hat er angefangen? In den 60ern nehme ich an, der Meinung war, unter dem Namen Baldemar Huertas würde ihm niemand, aber auch nur eine Schallplatte abkaufen, also nannte er sich Freddy Fender. Die gaben sich dann den Bandnamen The Texas Tornadoes, auf die kommen wir auch noch, die er, also Doug Sam, als die Tex-Mex-Variante der Traveling Wilburys verstand und so weiter und so fort. Wir machen erstmal wieder Musik und zwar von einer CD aus dem Jahr 1988. Die heißt Jukebox Music, erschienen bei, wie schon gesagt, Antones. Und da macht Doug Sam etwas ganz Ungewöhnliches für ihn. Er singt nämlich Songs, die andere komponiert haben. Unter anderem Otis Redding, unter anderem Robert Johnson und noch viele andere mehr. Und wir hören aus dieser CD den Song Buzz, Buzz, Buzz, Doug Sam.